Abschnitt 10 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Der Flohmarkt von Clignancourt. Der Flohmarkt, also sozusagen Schauspielerbörse der Flohtheater, suchen hier Flöhe ein Engagement, Dompteure ihr Personal, Bühnenagenten Gelegenheit zur Vermittlung? Nein, niemals kam Fernando Mestec de Podesquaye, der große Flohtheatermanager, Zeit seines Lebens her, seine Protagonisten und Primadonnen anzuwerben. Niemals einer seiner Kollegen. Kämest du, veranlasst vom Namen Marché Upus, am Sonntagmorgen zum Festungstore Clignancourt nur um Flöhe zu erstehen, du müsstest unvollzogenen Kaufes wieder heimkehren. Allerdings ist die Möglichkeit durchaus zuzugeben, dass du in einem oder dem anderen Wäschestück, das hier feilgeboten wird, einen springlebendigen Floh finden könntest. Auch in den Fetzen von Vorhängen, Teppichen und Tüchern, vor allem in den Decken, die der Verkäufer auf der Erde vor sich als Unterlage für seine Schätze, als Auslagsschrein, Verkaufstisch und Warenmagazin ausgebreitet hat. Sicherlich fändest du sie in den Kleidern der Händler und Händlerinnen, und davon hat wohl der Markt seinen beißenden Spitznamen. Aber suche dort nicht nach, wenn dich nicht dein Fell juckt. Die Chiffonniers sind ein bissiges Volk. Weh dem, der den Pariser Lumpensammlern auf den Leib zu rücken wagt. Sie haben ihre eigene große Revolution hinter sich. Fast eine so große wie die Damen der Halle. Sie haben im Jahre 1852 Barrikaden gebaut und viel fehlte nicht, so hätten sie den Bürgerthron Louis-Philippes in den Müllkasten gestürzt. Damals hat die Cholera gewütet und man wollte, sie einzudämmen, den Schmutz und Abfall, der sich tagsüber vor den Häusern ansammelte, unverzüglich von Amts wegen auf Karren verladen und vor die Stadt schaffen. Aber die Haderer haderten dagegen, wiesen darauf hin, dass jene Kehrichthaufen zwar vielleicht ein Choleraherd, für sie jedoch der Nährboden sei, den man ihnen nicht entziehen dürfe. Der Unrat der Straße sei ihr Servitü. Es ist sonderbar, berichtet Heine damals nach Deutschland, dass die Beweistümer, die sie in dieser Richtung hervorbrachten, ganz dieselben sind, die auch unsere Krautjunker, Zunftherren, Gildemeister, Zehntenprediger, Fakultätsgenossen und sonstige Vorrechtsbeflissene vorzubringen pflegen, wenn die alten Missbräuche, wovon sie Nutzen ziehen, der Kehricht des Mittelalters, endlich fortgeräumt werden sollen, damit durch den verjährten Moder und Dunst unser jetziges Leben nicht verpestet werde. Der Vergleich ist so blendend, dass man übersieht, wie er hinkt. Denn immerhin ist noch ein Unterschied zwischen dem Vorrecht vornehmer Nichtstuer und jenem arbeitender Menschen. Das Tätigkeitsfeld der Chiffonnier barg für andere den Tod, aber für sie das Leben. Und es ging nicht an, ihnen dieses Leben zu nehmen, ohne ihnen die Möglichkeit eines anderen zu weisen. Man muss für die Beseitigung des Kehricht mitsamt den Kehrichtsammlern sorgen. Auch verhungerte Leichen sind ein Krankheitsherd. Halbe Maßnahmen sind schlechter als gar keine. Und es ist gut, dass Heine nicht noch drei Menschenalter gelebt hat, sonst wäre er schaudernd Berichterstatter eines sozialistisch-kapitalistischen Koalitionszeitalters geworden, das den Chiffonnier Recht gegeben und die Erhaltung der Choleraherde beschlossen hätte, so wie es von der Aufhebung der Spielclubs, Pferderennen, Champagnersalons, reaktionären Buchdruckereien, Börsen, Wucherbanken und ähnlichen gemeinschädlichen Unternehmungen mit der Begründung Abstand nimmt, dass dadurch Arbeiter brotlos werden könnten. Aber anno Louis-Philippe waren die Lumpensammler noch Lumpenproletariat und sie bildeten keine konservative Gewerkschaft, deren Oberbonzen im Ministerfauteuil saßen, man konnte sie also nicht beschwichtigen und auf die Idee, ihnen einen anderen Broterwerb zu bieten, kam man damals ebenso wenig wie heute. So gingen die Chiffonniers und die Revendeuses, die Verkäuferinnen der gesammelten Waren, auf die Straße. Sie zerschlugen die Reinigungskarren, verbarrikadierten sich an der Porte Saint-Denis und fochten auf dem Châtelet. Der Generalmarsch erscholl, erzählt Heinrich Heine. Casimir Perrier ließ seine Myrmidonen aus ihren Boutiquen heraustrommeln, der Bürgerthron zitterte, die Rente fiel, die Karlisten jauchzten. Letztere hatten endlich ihre natürlichsten Alliierten gefunden, Lumpensammler und alte Trödelweiber, die sich jetzt mit denselben Prinzipien geltend machten, als Verfechter des herkömmlichen, der überlieferten Erbkehrrechtsinteressen, der Verfaultheiten aller Art. Die Zeiten ändern sich. Anstelle von Cholera und Monarchismus treten demokratische Republiken, aber noch immer gibt es Leute, die aus dem Kot der anderen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Die Chiffonniers bilden nun eine Gilde. Sie erfreuen sich der kommunalen Anerkennung. Blechnummern, wie sie Schutzleute, Bahnhofsträger oder Dienstmänner haben, geben ihnen die Legitimation, von 8 Uhr abends bis Mitternacht und von 5 bis 7 Uhr früh die in den Häusern zur Abholung durch den Mistbauer bereitgestellten Unratkisten und Ascheneimer nach Schätzen zu durchwühlen. Das Gesetz von der Erhaltung der Quantität der Materie, allnächtlich steigt es in verschiedener Gestalt aus den Staubwolken des häuslichen Abfalls in den Rückenkorb des Lumpensammlers. Rien ne se perd. Der Hadern-Grossist zahlt für 100 Kilogramm schmutziges Papier oder 100 Kilo sackleinerner Fetzen 8 Franken. Für 100 Kilo zerschlissenen Linnens 34 Franken. Für feine weiße Leinwandlappen 44. Die reinwollenden Lumpen kaufen chemische Fabriken zentnerweise, um daraus Salmiaksalz zu erzeugen. Sonst kehren die meisten der zu Ende gelebten Stücke wieder an ihren Ursprungsort zurück. Zerbrochene Salben und Konservenbüchsen in die Metallwarenfabriken, Papierfetzen in Papiermühlen, Scherben in Glasbläsereien, Alteisen in Schmelzöfen. Aus dem zerrissenen, vergilbten Wechselblankett wird wieder eine Banknote, aus dem abgenagten Knochen ein Hundekuchen, aus der verrosteten, verbogenen Ofentüre ein Offizierssäbel und aus dem Manuskript eines Dichters gar Klosettpapier. Aber all das, was von der Beute des Chiffonnier eine noch so geringe Chance für individuellen Verkauf, die Möglichkeit der unmittelbaren Verwertbarkeit an sich trägt, all das, was sich irgendwie unter dem Sammelbegriff Trödel subsumieren lässt, das taucht auf einem der Pariser Tandelmärkte auf. Die Tabakreste und die Zigarrenstummel auf dem nächtlichen Mégot-Markt, die Bücherfragmente auf den Karren der Bouquiniste und alles andere, noch schlimmere, auf dem Marché Pouilleux, dem lausigen Markt von Bicêtre, oder auf dem Marché aux Puces. Der lausige Markt von Bicêtre und der Flohmarkt von Saint-Ouen, sie weisen nicht so viele Unterschiede auf wie ihre beiden Paten aus dem Insektenreich. Da wie dort ist die bizarre Mischung der Armseligkeit, die Diskrepanz des Feilgebotenen das besondere Kennzeichen des Marktes. Auf dem Boden des umgestülpten Korbes, auf dem Glacis am Rande des Festungsgrabens und vor ihren Häusern, den mit Dachpappe gedeckten, unendlich wüsten Holzkabinen von schräger Basis und auf den Bauplätzen an der Rue Michelet, deren Trottoirs für die Verkäufer von neu fabriziertem Jahrmarktsschund reserviert sind, haben Hunderte von Chiffonniers ihr Vielerlei ausgebreitet. Das Strandgut der Haushalte, das sie werktags gefischt haben. Hosenträger neben einem Damenhöschen, eine Grammophonplatte neben einem Kissen, ein Porträt Gambettas in Farbendruck neben einem Zahnbürstchen, einen Schlüssel neben einem Suspensorium, eine Kohlenschaufel neben einem Gummilutscher für Säuglinge, eine Kasserolle neben einem Katzenfell, einen zerbrochenen Spiegel neben einer Fußprothese, schweinische Ansichtskarten neben einem Stemmeisen. An demselben Stand kauft ein Soldat eine Schnurrbartbinde, an dem eben ein 15-jähriger Vorstadtfratz wegen des Preises eines Irrigators feilscht, dessen Blechgefäß eingetäpscht und dessen Gummischlauch zerrissen ist. Piu Piu und Medinette kommen ins Gespräch und beraten einander beim Kauf. Zerlumpt sind die Verkäufer und Verkäuferinnen, zerlumpt die meisten der Käufer und Käuferinnen. Familiarität vereinigt die Gruppen, man duzt einander, lockt den Vorübergehenden an. Et mon vieux, c'est-il des godas que tu veux? Pressons, en père. Ich te le laisse à six sous. Laisse-le-moi pour 20 centimes, erwidert der Angerufene nicht unbillig, denn er hat sich inzwischen die Schuhe gründlich angesehen. Das durchbrochene Oberleder, die schiefe Ebene der Absätze, die Reste der Sohlen, die aufgerissenen Ösen, die fehlenden Senkel. Aber der Schuhwarenhändler würdigt ihn keine Antwort und so sucht der Käufer 30 Centimes aus seinen Taschen zusammen. Nicht jeder Schuhhandel kommt so glatt zustande. Ein struppiger Rotbart hat ein paar Zugstiefel ausgewählt, denen der Zug vollständig und die Stiefel fast vollständig fehlen. 60 Centime will der Verkäufer. Was? 60 Centime? Du bist wohl toll. Für das Geld kriege ich sie in der Rue de la Paix. Es ist ein Gedanke nicht ohne Fantasie, sich die zerfetzten Stiefeletten in einem Schaufenster der Rue de la Paix vorzustellen. Eine reinliche Arbeitersfrau wird von ihrem vierjährigen Sprössling zu einer Schachtel gezerrt, in der rote und gelbe Bausteine durcheinander geworfen sind, damit man nicht auf den ersten Blick sehe, wie viele davon fehlen. Sie fragt nach dem Preis. Combien ça? Die Verkäuferin, nachdrücklich, ce bœuf de construction? 4 sous. Die Arbeiterin entfernt sich, die Hände ihres Buben sind in ihren Rock gekrallt, sein Köpfchen ist nach hinten gewendet, seine Augen sind gefeuchtet, noch in die roten und gelben Würfel und Prismen gebohrt. Dites-en prix à l'heure, ruft die Händlerin der Frau nach. 2 sous. Importez-la, va. Glückstrahlend greift ein Kind aus Saint-Ouen nach einem Baukasten, den ein Pariser Kind weggeworfen hat. Ein anderes Weib kann seinem Kind nur eine Puppe kaufen, der die Schädeldecke fehlt. Mit 1 sou ist sie überzahlt. Man stelle sich die Eleganz eines Damenhutes vor, der bereits an Aschen war und jetzt für 5 sou zu haben ist. Dort, der Rosenkranz kostet bloß 2 sou und findet keinen Liebhaber. Das Portemonnaie daneben, es ist zerrissen, zerschlissen, 4 sou, denn es trägt eine Freiherrnkrone. Für Riflas, alte, total unbrauchbar gewordene Regenschirme, gibt es eigene Käufer. Sie zahlen 1 Franken für je 3 solcher stangenloser, durchlöcherter Schirmkrüppel auf dem Lausmarkt oder dem Flohmarkt und stellen sie in ihren Werkstätten zu unschönen, schäbigen Schirmen zusammen, die sie für 1,5 Franken immerhin noch verkaufen können. Der Nachttopf ohne Henkel, 25 Centime sein Preis, ist schnell losgeschlagen. Der Vogel Phönix hat hier Konkurrenz. Alles erwacht, so wie er, aus der Asche zu neuem Leben. Streitigkeiten brechen los. Ein betrunkener Mann will von seiner Frau 1 Franken, den freien Sonntagvormittag weiter zechen zu können, die Gattin aber wütend über den Lumpen von Lumpensammler, der von der Morgenernte noch nicht nach Hause gekommen ist, während sie sich mit dem Verkauf der Brocante abrackern muss, schreit: »Sei cochon ivre, wa?« Als er bedrohlich auf sie zutorkelt, hebt sie den Hirschfänger, den er gestern im Kehricht aufgelesen hat, gegen ihn. Sie sind ein wüstes Volk, die Pariser Chiffonnier, und auch der gestern in den Müllkasten geworfene Hirschfänger kann heute wieder eine gefährliche Waffe sein. Deshalb flüchtet der besoffene Ehemann so schnell er kann. Heinrich Heine, der diese Zunft mitsamt den Großkopfeten aller Staaten in den Kehricht verdammen wollte, liegt nun nicht weit von der Porte Clignancourt. Oft hat er sich die Frage nach dem Ort seines Grabes vorgelegt. Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden? Unter Ulmen an dem Rhein? Das aber hat er sich doch nicht gedacht, dass er sie ganz nahe von den Pariser Lumpensammlern finden werde, die er so beschimpft hat. Ende von Abschnitt 10.